Hallihallo und eine neue Ausgabe des Antcast Nummer 31. Hallo liebe Zuhörer und hallo Mo. Ja, hallo Rio, hallo Zuhörer. Ja, heute haben wir wieder ein Riesenpaket an News. Wobei, so riesig ist das Paket jetzt auch wieder nicht, aber dafür etwas detaillierter. Ja, ja. Und wir haben wieder einen Workshop. Ja, genau. Ja, News gab es ja eigentlich wieder genug. Ich hab, aber nur die wichtigsten hier wieder habe ich wieder aufgeschrieben. Du auch, ja, weil ja, wir wollen es diesmal nicht ganz so vollpacken. Letztens haben wir die News gerade so heruntergeleiert. Aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Ja. Weil News lesen kann man ja woanders, da muss man ja zuhören. Ne? Interessant, ja, wichtig sind ja unsere Meinungen. Ja, ja, interessant ist genau, was denn nämlich auch die Leute dazu denken zu den einzelnen Themen. Und man kann ja auch dann mal ein bisschen spekulieren drüber, zum Beispiel über den Atrix, Motorola Atrix. Ist ja ein interessantes Gerät, wir hatten schon mal drüber kurz geredet. Und zwar ist das so ein, ja, relativ gut ausgestattetes Gerät, das man auch andocken kann. Da gibt es also verschiedene Multimedia-Docks dafür, unter anderem auch einen kompletten Laptop. Der wird dann ja praktisch als CPU-Power setzt man dann quasi das Handy hinten ein und hat dann eben sozusagen ein Netbook, wenn man so will, oder Laptop mit der Power von einem Android-Handy. Und die ist gar nicht mal schlecht, Dual-Core-Handy. Oh, und da geht's richtig gut ab. Da sieht man mal, wie viel Leistung diese Handys, diese Android-Handys momentan überhaupt bieten. Da geht's richtig zur Sache. Und ja, das ist eine interessante Geschichte. Nur das Laptop-Dock kostet $499. Ist schon ziemlich happig. Da kriegt man einen richtigen Laptop dafür. Eben. Aber auf der anderen Seite, es ist ja auch ein richtiger Laptop. Wie gesagt, es wird über die Schnittstelle, spezielle Schnittstelle, und da wird quasi die Prozessor-Power abgezogen auf den Laptop. Und somit ja, kann man dann sagen, man hätte eben beides zusammen. Aber naja, gut. Ist die Frage, inwieweit das dann interessant ist. Ja, aber naja, okay. Ein kleines Schatten überdeckt das Ganze aber. Ja, ist ein Motorola. Ja, es gibt nämlich ein Gerücht. Du weißt schon, auf was ich raus will, ne? Was denn? Und zwar gibt es ein Gerücht, dass Motorola eine Sperre reingemacht hätte, was die Installation von alternativen Sourcen für Apps unterbindet. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist AT&T, die das machen in den USA. Und zwar egal was für ein Gerät, die machen das als Absicht, weil AT&T möchte nicht haben, dass irgendwas installiert wird am Markt vorbei, am Android Market vorbei. Also da muss ich Motorola in Schutz nehmen. Das ist nicht Motorola Schuld, das ist die Schuld von AT&T, und das ist auch, glaube ich, die einzigen, die das machen. Ja, es grassiert ein Bild von dem Atrix mit eben dieser Meldung, dass eine Installation halt eben nicht möglich wäre, weil. Ja. Und das sieht aber aus wie eine Systemmeldung. Also, ja, natürlich ist das eine Systemmeldung. Das ist ja eine modifizierte Firmware von dem Provider. So wie so, eben die Dinger angepasst werden. Das ist auch der Grund, warum du noch kein 2.2 auf deinem Motorola hast. Ja. Boah. Ja. Rio, du spielst mit deinem Leben. Wir haben einen Rekord. Das ist die 31. Folge, und wir haben in jeder Folge bisher erwähnt, dass das Motorola noch nicht auf Rojo 2.2 geupdatet wurde. Aber auch nur, weil man mich ärgern will. Nein. Aber 2.1 ist sowieso besser. Also viel stabiler, viel schneller und. Ja, genau. Viel schöner. So ist das. Nein, also es ist in der Tat so. Auch das Atrix wird ja auch bei AT&T angeboten. Und da hat man auch das gemacht. Also AT&T ist da bisher rigoros. Man hat zuerst gedacht, es wäre nur bei einem Modell gewesen, aber jetzt, je mehr Modelle AT&T eben ins Sortiment nimmt, desto deutlicher sieht man es. Alle Modelle Android-Handys, die AT&T anbietet, sind eben gelockt. Wie gesagt, zum Glück nur AT&T. Hoffentlich macht das keine Schule hier. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Wenn sowas Schule macht, dann werde ich aber sauer, weil der ganz große Vorteil von Android oder einer der größten Vorteile würde ja verloren gehen. Ja, genau, so ist das. Eben die Unabhängigkeit. Ja. Übrigens wegen Unabhängigkeit. Ha! Ich habe tatsächlich ja mal rumgefragt wegen dem Nexus S. Ja, und da gab es ja jede Menge Gerüchte. Wo gibt es das Nexus S? Angeblich sollte es nur bei Vodafone geben. exklusiv, ja, hoppla, jetzt habe ich das Mikrofon gehauen. Ich habe mich schlau gemacht und wie der Zufall so will, ja, genau in dem Moment, wo die Shops die offizielle Mitteilung bekommen haben von O2, dass eben O2 das Nexus S ebenfalls im Sortiment hat, habe ich das erfahren. Ja, es war sehr, sehr lustig. Ich habe dann gleich aus dem Shop einen Blogpost fertig gemacht und habe das geschrieben. Und es ist in der Tat wahr, sehr schön. Also O2 bietet das Nexus S auch an und zwar ungebrandet. Das war nämlich das, was mich... Das ist sehr viel passiert letzte Woche. Ich war stinkesauer. Ja. Ich habe gehört, okay, Nexus S kommt von Vodafone. Und die Leute waren ziemlich sauer deswegen in den Foren und auf Twitter und so weiter, weil die haben nämlich noch das Nexus One in Erinnerung. Also kurz, bei den Nexus-Modellen ist das so, die kommen ja direkt von Google, wenn man so will. Ja, und die haben das unveränderte Google Betriebssystem drauf, so wie Android eben ist. Ja, und die Firmen wie HTC und Samsung und so weiter, die machen ja ihren eigenen Kram drauf. Ja, und deswegen dauert es auch immer so lange, bis die Updates kommen. Anders eben bei diesen Nexus-Modellen. So. Aber bei dem Nexus One von Vodafone war es so, dass Vodafone darauf bestanden hat, dass es ein Firmware-Branding gibt. So, und deswegen hat es teilweise 6 Monate gedauert, bis ein Update kam, obwohl es schon längst voraus war für den Nexus One. Also die Leute waren stinkesauer deswegen. Ja. Und ich war in einem größeren Vodafone-Laden und auch da wurde mir bestätigt, dass das Nexus S gebrandet ist. Und dann habe ich natürlich gleich gesagt, okay, das heißt auch wieder 6 Monate fürs Update. Nein, das wird nicht so lange dauern und so weiter und so weiter. Ja. Aber natürlich hat es geheißen, es gibt kein Telefon bei Vodafone, das nicht gebrandet ist. Fertig. So. Ganz einfach. Ja. Das ist natürlich, ich glaube, das ist falsch, aber egal. So wurde mir das gesagt. Anders bei O2. Als ich dort war, hat man mir versichert, dieses Handy ist absolut nicht gebrandet. Das würde O2 sowieso nicht machen bei den Android-Geräten. Kein einziges Android-Gerät von O2 ist in irgendeiner Weise gebrandet. Das heißt, es ist absolut nur Hersteller bzw. Google, die dann eben die Updates rausgeben. Also es wäre das pure Google-Vergnügen, ja, hat man mir versichert. Das hört sich sehr, nicht sehr... Nicht ganz. Du darfst nicht vergessen, dass die Sensoroberfläche zum Beispiel ja... Ich meine jetzt beim Nexus S. Speziell das Nexus S, das ist klar. Genau. Das ist das pure Betriebssystem. Genau. Und ansonsten und dann hat man noch die Original-Vanilla-Oberfläche drauf. Genau. Ansonsten ist natürlich klar, dass der Hersteller HTC bzw. Samsung, die eben ihre eigenen Sachen da drauf machen, dass die natürlich klar, die sind dafür verantwortlich dann, logisch. Ja, also, das war immerhin was Positives mal, ja, und, ja, aber zu Beschränkungen, ja, wollte ich das eben gerade nochmal anreißen. Allerdings, sowohl bei O2 als auch bei Vodafone, ist es ein super clear LCD und kein super AMOLED Display. Auch das ist bestätigt, steht definitiv fest. Das heißt, Deutschland, zweite Klasse, Technikland. Oh, das wissen wir ja. Wunderbar. Da kann man jetzt aber auch drüber, also wirklich drüber streiten. Also ich möchte schon gerne ein AMOLED. Ja, klar. Es ist halt so, ich meine, es gibt auch in Experten natürlich Streitgespräche, ob jetzt das wirklich was besser einzustufen ist. Manche behaupten sogar, Super Clear LCD wäre besser als das AMOLED, weil das AMOLED... Wenn man es verkaufen will? Ja, weil das AMOLED-Display... Nein, nicht von Verkäufern, sondern von Kunden kommt das. Ja, weil nämlich das AMOLED hat eine Rasterung am Display. Und es stört anscheinend manches so stark, diese Rasterung, dass sie das nicht haben wollen. Die wollen lieber ein LCD haben, wo etwas schärfer ist und keine Rasterung zu sehen ist. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Das ist wie so ein Moiré-Effekt, ja, den man dann, ein ganz schwacher, den man dann über das ganze Display übersieht. Ja, und ja, das scheint viele zu stören. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es schade, dass hier kein Super AMOLED kommt in Deutschland und es zeigt auch, dass wir langsam aber sicher von den Firmen eingestuft werden als zweite Wahl. So wie ich schon befürchtet habe, aber es ist auch kein Wunder bei dem Verhalten, das man in Deutschland an den Tag legt, teilweise bei der Technik. Gut, ich werde es trotzdem holen. Allerdings was ganz anderes kam letzte Woche noch dazu. Und zwar habe ich die ersten Berichte genauer mal durchgelesen. Die gab es schon ein paar Wochen länger, aber habe es mal richtig eingesaugt. Das LG P990 Optimus Speed. Das heißt in den USA LG Optimus 2x oder 2x. Ja? Und das Ganze ist das erste Dual-Core-Handy, das herauskommen soll. Und bietet einiges Interessantes Ja, darauf. das hat durchaus interessante Werte, ja. Ja, absolut. Also bei Fantroid hat man sich also da schier überschlagen. Nee, halt, Entschuldigung, bei Android Central, ja, was die Leistungsdaten anbetrifft, und die waren in den Tests sehr, sehr euphorisch, um es mal so zu sagen, ja. Die waren also recht begeistert davon, und haben auch hier in den Links diese Testberichte mal verlinkt und Benchmark-Tests und so weiter, dass man sich Aber da wir mal ein Bild wissen, machen kann. Benchmark-Tests sagen so viel nicht aus. Das haben wir ja in den letzten Sendungen auch schon gelernt. Ja, richtig. Vor allem die Grafik-Benchmark-Tests sind aber da interessant. Und ja, was soll man sagen, von den Frames pro Sekunde. Ich meine, die Darstellung, das ist ja egal im Prinzip. Da werden ja keine jetzt schnöden ja, Theoriewerte verglichen, wie bei normalen Benchmarks, sondern es gibt ja so Grafik-Benchmarks, ja, wie am Computer auch. Und da kann man die Framerate sehen. Und ja, sagen wir mal so. Das ist die schnellste Framerate auf einem Handy, das man bisher gesehen hat. Bei diesem Frameratentest. Also über 72 Frames pro Sekunde. Das ist der Hammer. Ja, zum Vergleich, mein Galaxy Tab hier, ja, schafft unter 50 nur. Unter 50 Frames pro Sekunde. Ja, also. Aber wie du schon sagst, das ist das erste mit Multikernprozessor. Ja. Und es werden ja noch einige folgen von nicht nur Dual-Core, sondern auch Quad-Core und mehr. Ja klar, das LG sieht allerdings auch sehr, sehr schön aus, auch von der Oberfläche her, ist natürlich leider wieder eine eigene Oberfläche, ganz klar, ja. Aber macht einen guten Eindruck bei den Tests, so die Tester, außer bei Engadget. Ich weiß nicht, ob der Tester ein anderes Telefon hatte oder weiß ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich, die sind von AOL, ne? Wahrscheinlich, wenn die irgendwie, haben die ihre Seele schon anderen Firmen verkauft. Ja, auf jeden Fall sieht es sehr vielversprechend aus. Wie gesagt, bei den verlinkten Artikeln bitte nicht stutzig werden. Das LG Optimus 2X, das ist das gleiche wie bei uns das LG 990P Optimus Speed. Heißt das bei uns noch voll der Riesenname, ja. LG P990 Optimus Speed, genau. Also ich bin begeistert, ja, über das Teil. Und das hat mir noch zu denken gegeben. Also, wenn die jetzt zeitgleich rauskommen würden, ja, dann wäre ich wirklich in der Bredouille gewesen wieder, ja, was ich dann nehmen soll. Aber ja, da das LG wahrscheinlich doch nochmal einen ganzen Monat später kommt als Nexus S, werde ich dann ja wahrscheinlich doch das Nexus S jetzt nehmen. Wobei das Nexus S, auch nochmal ganz kurz, eben jetzt nicht wie es ursprünglich hieß, Februar, sondern jetzt doch März wird, bis es herauskommt. Ja. Da sollte man auch unbedingt warnen. Im Internet kann man nämlich das Gerät angeblich bekommen. Und in Wirklichkeit ist es gar kein Nexus. Die schreiben nur Nexus dazu. Ja? Und es ist das ganz normale Samsung, das 9000er, glaube ich, wo sie einfach Nexus dazu schreiben. Ja klar, okay, Da muss gut. man aufpassen. Also man wird da so ein bisschen hinters Licht Gut, geführt. bei diesen Dingern muss man immer aufpassen. Es gibt allerdings eine ganze Batterie von Händlern, die das Nexus S bereits anbieten, weil das ist schon ewig draußen ist in den USA und auch in Großbritannien. Und die importieren die Teile in Großbritannien und verkaufen es hier. Übrigens, die haben dann Super AMOLED Display. Also das heißt, wer wirklich ein Super AMOLED Display haben will, das sollte vielleicht eher mal gucken nach diesen Importgeräten, die von verschiedenen Händlern bei eBay oder sonst irgendwo angeboten werden. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, jetzt dann noch an ein super Amulett zu kommen. Dann wollte ich jetzt noch dazu sagen, weil jetzt auch so das LG ein bisschen, ja, so nach dem Motto, du würdest es nehmen, wenn es jetzt vielleicht schon draußen wäre. Yep. Aber da kommt wieder deine Aussage mal, du möchtest kein System mehr, was nicht original Google ist. Das ist richtig, das ist ein Riesenproblem. Nur hier, ja, mit diesen technischen Daten und mit diesen ersten Testeindrücken, muss ich ganz klar sagen, da werden meine Finger wieder zittrig, ja. Da, ja, vielleicht folgt ja noch ein Nexus S2 mit Quad-Core zum Beispiel. Ich übertreibe jetzt. Ja, genau. Und dann kriege ich komplett. Ja, auch da haben. Ja, genau. Dann kriege ich die komplette Krise, genau. Nein, also, mal gut. So Nexus S wird sicherlich in absehbarer Zeit kein neues geben oder ein neues Nexus-Handy, weil ja Google das erst rausgebracht hat. Ich denke nicht, dass die so schnell, das hat man ja auch gesehen beim Nexus One, gleich wieder eins bringen. Es kostet ja auch eine Stange Geld, ne? Und was natürlich passiert, ganz klar, dass eben auch innerhalb von kürzester Zeit wieder neue Geräte rauskommen. Man muss auch ganz klar dazu sagen, das Nexus S ist die letzte Generation. Ja, also das heißt, man muss bedenken, das Nexus S basiert auf dem Galaxy S, ja, und das ist schon seit über einem Jahr auf dem Markt. Und das bedeutet ganz klar, man bekommt nicht die aktuelle Technik. Auch wenn es ein bisschen aufgewertet ist, das Nexus S, beispielsweise durch den NFC-Chip, was war denn das hier? beispielsweise durch den NFC-Chip. Ja. Nochmal für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, das ist ein RFID-Lese-Chip. Genau. Oder ähnlich, selbes Prinzip, sag ich mal. Genau. Und eben halt dieses pure Android-Vergnügen, ja, dieses eben das Vanilla-Android, so wie es gedacht ist von Google. Und dass man eben schneller Updates bekommt. Das sind halt die Vorteile, aber im Prinzip basiert es technisch auf einem Gerät, das eben schon ein Jahr alt ist. Und du kennst meine Philosophie, ja, nach 2 Jahren ist es Ende. Ja. Du sagtest, glaube ich, nach 6 Monaten ist es alt. Nein, ist. Was? Nach 6 Monaten? Sorry, natürlich, ja klar, theoretisch. Weil aber mit jedem Gerät, welches mir kauft, kann ich es eigentlich gleich am nächsten Tag wieder verkaufen, weil dann gibt es schon das Gerücht vom nächsten Gerät. Richtig, was ich damit meine, ist natürlich, dass bei 2 Jahren ist es wirklich am Ende. Ja, am Ende. Dann laufen verschiedene Apps nicht mehr und so weiter und so weiter. Dann ist es vorbei mit dem Gerät. Ja, mit dem G1, das ist ja das beste Beispiel. Das G1 ist ja wirklich schon Neandertaler. Ja, also man kann eigentlich kaum noch was mit anfangen. Ja, und das ist jetzt 2 Jahre da alt geworden. Das jetzt aus, genau. Ja, das ist jetzt im Februar 2 Jahre alt geworden. Da hatte ich, weiß ich noch genau, vor 2 Jahren hier als einer der ersten gestürmt bin in den Telekom-Laden und mir das Teil gesichert habe. Ja. Es ist jetzt, ich muss sagen, also es ist einfach, es ist nicht mehr zu nutzen. Also es ist, ich muss alle Tricks anwenden, dass ich überhaupt noch was vernünftig damit machen kann. Weil auch die Grundanwendungen, wie zum Beispiel man sagt, okay, dann braucht man ja keine neuen Apps zu installieren, dann geht's ja alles. Nee, das ist nicht richtig, weil zum Beispiel Google Maps wird ständig geupdatet. Ja. Als ich das G1 rauskam, hatte Google Maps auf dem G1 eine Größe von 4,7 Megabyte. 4,7 Megabyte. Jetzt ist es momentan 10,87 Megabyte groß. Und damit ist, zusammen mit jetzt zum Beispiel YouTube-Applikationen und so weiter, ist das Ganze, der Speicher, allein schon durch die installierten und geupdateten System-Apps, die da drauf sind, ja, ist der Speicher so gut wie voll. Ja, da geht nichts mehr. Ich habe fast alles runtergeschmissen und es ist trotzdem, das Handy schafft es nicht mehr. Jede Anwendung, die ich öffne, führt dazu, dass andere Anwendungen, Systemanwendungen geschlossen werden müssen, damit die überhaupt ausgeführt werden kann. Und wenn ich dann aus der Anwendung rausgehe, muss ich bis zu 30 Sekunden warten, bis ich wieder ein Homescreen sehe. Ja? Es ist am Ende, es geht einfach nicht. Ja? Und das muss man sich vor Augen führen. Und deswegen habe ich auch einen Entschluss gefasst die Woche. Ich werde jedes Jahr mindestens ein neues Android-Handy kaufen. Es geht einfach nicht mehr. Und ich werde wahrscheinlich vielleicht mehr kaufen, um hier auch mal zu testen dann und so, ja, aber ja, um hier auch mal zu testen und so, ja. Vielleicht schicken uns ja die Firmen irgendwann auch mal Testexemplare, ja. Ne? Ja, liebe Android Hersteller, ja, bitte. Ja, wir warten, um eure Produkte zu testen, ja? Ja, genau. Ja, vielleicht möchte ich mal erwähnen, es gibt hier auch einen kleinen Post von Mr. Notches, der jetzt sagte, das wäre nicht besonders taktvoll, noch zu erwähnen, dass Motorola 2.2 immer noch nicht da ist. Ich weiß nicht, Mr. Notches, wahrscheinlich werden wir noch lange warten. Ja, ah, Mann, das ist ein... Ja, ich meine, es wurden ja auch wieder von Motorola einige Telefone jetzt auch auf die Kein-Update-Liste gesetzt. Das heißt, Geräte sogar, die nach dem Motorola Droid rauskamen, wo jetzt definitiv gesagt wurde, es gibt kein Update dafür. Naja, okay, gut. Aber weil wir gerade bei Motorola sind, ja, Motorola hat immerhin die genialsten Android-Werbespots, die es gibt, wie ich finde. Ja. Das hat man ja schon gesehen mit diesem Droid-Werbespot, den es am Anfang in den USA gab. Ich fand den episch, ja, mit diesen Androiden, die hier aus dem Weltraum dann die Erde belagern und so, ja, dann hier abstürzen. Das war wirklich sehr, sehr schön gemacht, finde ich, ja. Und ja, Motorola setzt das jetzt weiter. Die haben eine Super Bowl-Werbung geschaltet. Ja, ich weiß nicht, wie viel Millionen das gekostet hat, aber ich glaube eine Sekunde, ich weiß nicht mehr genau. Also auf jeden Fall ewig teuer. Die haben sich das richtig was kosten lassen. Das war also im zweistelligen Millionenbereich, was diese Werbung gekostet hat, dieser Werbespot. Eine Minute lang ist der. Ziemlich lang für eine Super Bowl-Werbung auch. Und die haben da gezeigt, wie Motorola gegen den Big Brother Apple vorgeht. Ja, ich kann die leider nicht vorspielen, weil da irgendwelche komische Musik dabei ist, die eben Copyright geschützt ist. Ja? Die ist uns aber sehr schön, muss man auch sagen. Ja, dann wird also eben so eine, ja, fast schon wie ein, also es ist auf jeden Fall verknüpft mit George Orwell 1984. Ja, das sieht man auch, weil der auf seinem Xoom-Tablet, Motorola Xoom-Tablet, auch das liest 1984 von George Orwell. Das sieht man. Und so machen dann auch die ganzen Gestalten hier so den Eindruck, die in ihren weißen Kutten, alle mit ihren iPod-Kopfhörern im Ohr, ja, alle einheitlich, die wollten damit dieses One Design, One Manufacturer, ja, One Universe anspielen, ja, wo also alles vereinheitlicht ist, alles gleich ist, weil nur noch eine einzige Firma irgendetwas macht, ja. Und dann sieht man, wie der eben da ein nettes Mädel sieht, ja, und reißt die dann aus ihrer eintönigen Drohnenwelt raus, ja, also das sind alles Arbeitsdrohnen, die da rumhängen, ja, und macht dann eben eine schöne Animation mit Herzchen und so weiter auf diesem Xoom-Tablet drauf und schickt und legt das Xoom-Tablet dann bei ihr auf den Tisch und sie bei der Arbeit sieht es dann auf einmal, ja, wird auf einmal aus ihrem Dings rausgerissen, ja, guckt ihn an, der steht dann davor, ja, und dann befreit sie sich, indem sie ihre iPod-Kopfhörer aus dem Ohr reißt, ja, und ist dann sozusagen frei und dann ist der Werbespot beendet. Fand sehr, sehr genial, diese Andeutung, ja. Sehr, sehr schön gemacht. Und trotzdem behält es also die Klasse. Ja, das heißt, das wird nicht einfach nur jetzt rüde hier da niedergemacht oder so oder plump beleidigt oder so, sondern es wird einfach mit Klasse, wie die das andeuten, ja, dieses Universum. Sehr schön gemacht. Ist verlinkt, ich kann es nur jedem empfehlen. Seht euch das an. Also es ist wirklich der Hammer. Ich finde es sehr, sehr schön, diese Drohnen, ja. nein. Toll, muss man sagen. Ich war also wirklich begeistert. Ich würde es jetzt gern vorspielen, aber naja, ihr wisst es ja, ne? Hast du es schon gesehen, die Werbung? Nein, aber ich werde jetzt. Okay, ich rede jetzt nicht mehr mit dir. Ja, jetzt rede ich nicht mehr mit dir. So. Ja, jetzt rede ich nicht mehr mit dir. Ich mache jetzt weiter und du kannst dir vielleicht im Hintergrund die Werbung anschauen, okay? Nee, weil da kommt noch ein Thema, da müssen wir uns echt noch dringend unterhalten. Ja. Ich sag nur Ice Robot. Was? Ice Robot. Ice Robot, ah ja, klar. Ja, klar. Ja, ich nehme vielleicht was anderes vor, dann kann ich dir noch Zeit lassen. Zum Beispiel, dass Sony also Großes von der PlayStation Suite erwartet, ja? Ja, das ist deine Chance, jetzt kannst du das Video angucken, ja. Aber mach den Sound weg. Ja, also Sony erwartet Großes von der PlayStation Suite. Die sind ganz euphorisch, ja, und die meinen es wirklich ernst damit. Also die haben das jetzt anscheinend nicht nur rausgebracht, damit sie irgendwie vertreten sind, so alibimäßig für die Aktionäre oder so, sondern die wollen da wirklich was damit anfangen, so wie es aussieht. Ich hoffe, die kriegen das hin. Und die erwarten hier ein ganz neuer Geschäftsbereich offenbar. Und ja, gut, schön, dass das Sony das macht, aber ich bin immer noch der Meinung, Sony muss sich da anstrengen, dass sie nicht wieder Fehler machen, ja. Das machen die gern in dem Bereich, weil die können das ganz gewaltig versemmeln, ja. Bisher gab es immer noch kein Update übrigens über die total misslungene PlayStation Network App. Also ich bin entsetzt, dass etwas so lange total verbuggt ohne Update im Marketplace ist. Und nee, das ist einfach nicht schön, ja. Das ist wirklich nicht schön und die Kosten, die Alternative, nicht ganz kostenlos, aber die Alternative von einem unabhängigen Programmierer, die gibt es immer noch sehr schön und funktioniert viel, viel besser als eben das Original von Sony. Und das spricht eigentlich schon wieder Bände. Schade, schade, was hier los ist. Gut, Katz hier rein, da kriegt dieses Ridge Racer auch nicht mehr weg, ja. Ist egal, was jetzt ist, es wird nur noch dieses Video gezeigt, wo er dieses peinliche Ridge Racer macht, ja. Und ich meine, dann auch zu sagen, die PlayStation Suite ist ja super geeignet für die alten PS1-Spiele zu zeigen, ja, da musste ich sofort wieder an Ridge Racer denken, sorry. ja, gut, was soll ich sagen dazu, ne? Die behaupten sogar, das könnte Google TV etwas in die Puschen bekommen, ja, weil Google TV hinkt ja momentan so ein bisschen. Wüsste ich allerdings nicht, wie das wirklich vonstatten gehen soll, aber man stelle sich vor, Google Suite auf dem Google TV, dann hat man eine PS1. Wunderbar. Nein, ich meine, man hat mehr als ein PS1. Man kann natürlich auch die neuen Spiele dann spielen, die eben mit dieser PlayStation Suite gemacht werden. Und ich habe ja schon gesagt, das ist ja auch das, was von der NGP benutzt wird, also von der PSP2. Ja, die nutzt ja auch die PlayStation Suite, beziehungsweise die ist kompatibel zur PlayStation Suite. Also, Großes erwartet uns vielleicht, ja, von Sony dazu. Ja. Oh, also Sony, ja, was soll man denn dazu sagen? Als allererstes, Sei lieb, sei lieb. Nein, nein, nein, nein, ich bin jetzt gar nicht lieb. Ich Doch. bin jetzt gar nicht. Also als allererstes Mal finde ich das schön, dass Sony Google TV unterstützen möchte. Das mal vorweg gesagt. Ich finde es schade, dass es aber nicht kommt. Das ist das andere Thema. Weißt du, was ich meine? Auf was ich raus will? Ich habe das, ja, im Moment ist ja so, dass Google TV ja überall Probleme hat. Ja, überhaupt aus rechtlichen Gründen überhaupt marktreif werden zu können, weil halt eben die entsprechenden Sender blockieren. Sony unterstützt die, baut in die Geräte ein, macht, tut hin und her. Nur, wenn aber Google TV gar nicht erst kommen sollte, setzen die aufs falsche Pferd. Ja. Also es ist wichtig, die zu unterstützen, sage ich nichts, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass das fast eine Alleinfahrt wird. Gut, ich meine, kommt. Ich weiß, was du meinst, ja. Die großen Sender sind alle in den USA abgesprungen, ja. Zum Glück reden bei uns die Sender über Google TV noch relativ normal. Also da ist noch nichts, zumindest von den Öffentlich-Rechtlichen, ist noch nichts von Blockieren zu hören oder so. Sondern die haben sie sogar schon mal darauf geäußert, dass natürlich auch da Interesse besteht, auf Google TV Inhalte anzubieten. Das hört schon mal besser an. Inwiefern das dann jetzt natürlich was wird? Ich meine, Sony muss man auch sagen, hat im Filmbereich genug Marktmacht, um zu sagen, okay, wer braucht denn bitte schön die TV-Sender? Wir bieten unser gesamtes Repertoire an Filmen und Serien an auf Google TV. Ja, und ja, schon hat man die wichtigsten Filme aller Zeiten, dann weiß ich. Ja, das brauchen die aber nicht. Die haben ja auch im PSN-Network ja schon eigene Vermarktung für Filme ja schon drin Die sehr, und sehr. können das ja problemlos erweitern. Ja, die schleppen aber, die schleppen sich aber die Verkäufe dort, ganz Das klar. ist Und teuer, ganz einfach. wenn sie das zusätzlich anbieten, die müssen ja nicht nur auf auf der PS3 das machen, sondern die können das ja auf beliebig vielen Geräten machen. Das ist ja, denn es ist denen ihr Content, die können damit machen, was sie wollen, ja. Und je mehr Geräte die natürlich ja, in Benutzung haben, ja, desto mehr können die auch verkaufen. Und wenn die jetzt in ihren neuen Geräten überall, ihren Fernsehern, das Google TV schon eingebaut haben, ja, was liegt denn da näher? Da ist keine PS3 eingebaut, da ist Google TV eingebaut. Und jetzt kommt eben der Chef von der Movie-Abteilung dort, das ist ja alles schön aufgeteilt bei Sony, und sagt, okay, jetzt hier ist Google TV drin, in unseren Fernsehern, ja, jetzt wollen wir hier auch unsere Filme da drauf verkaufen, fertig. Ja, und da kann die PS3-Division sagen, was sie will. Die kann dann sagen, ja, Moment, aber wir wollen exklusiv die Filme haben hier bei PS3 Network. Und sagen die, ja, interessiert uns nicht. Wir wollen die Filme hier in unseren Fernseher haben hier. Das ist unser Hauptgeschäft. Ja. Die Verknüpfung zum eigentlichen Thema sehe ich halt darin, dass ich glaube, dass die versuchen werden, zukünftig halt eben nicht nur Spieleinhalte eben darüber zu vermarkten, sondern halt auch vielleicht solche Inhalte. Ja, klar. Bin ich fest von Und überzeugt. das meine ich, das Erweitern mehr oder weniger von dem PSN-Netzwerk, so wie man es von der PS3 kennt, auf die Androiden-Geräte. Weil die erschließen sich ja damit auch einen Riesenmarkt. Ja, Keine Frage. wurde ja auch schon spekuliert wegen Filme und TV-Serien direkt auf das Android-Handy übrigens auch zu streamen. Ja, Würde sich ja anbieten. bisher gab es da noch, gibt es da noch keine irgendwie größere Vorschau auf so eine App, aber da ist was am Laufen im Hintergrund. Das Also ich habe steht mal fest. vor einiger Zeit einen Anbieter in den USA gefunden, der halt englischsprachig Filme runtergerechnet auf die Mobilgeräte anbietet. Hab das aber dann nicht weiter verfolgt, weil man konnte auch nicht Kunde werden. Ging nicht. Nur Okay. als Amerikaner konnte man Kunde werden. Ja, das ist gut. Das ist normal. Also es war auch keine Anmeldung möglich. Selbst wenn ich sage, ich bezahle per Kreditkarte oder so, Nein, ist es nein. vollkommen uninteressant, ohne dass man Amerikaner ist, keine Chance. Ja, das Gute ist noch gar noch, das nützt doch nicht mal, dass du Amerikaner bist. Du musst aus den USA das angucken. Also es nützt nichts, wenn du Amerikaner bist und bist im Urlaub irgendwo anders da, dann kommst du da nicht dran. Das wird abgefragt, von wo du aus zugreifen willst, und dann geht nichts. Deswegen kann man Ja. zum Beispiel auch die kostenlosen Angebote von Hulu beispielsweise. In den USA ist es ja groß, ist ja eine ganz große Sache, Hulu. Ist keine Chance von uns rauszukommen, außer man geht natürlich über amerikanische VPN-Verbindungen etc. Dann funktioniert es natürlich, aber. Ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen träge, weil dann über VPN auch noch Daten, Nein, naja. das ist definitiv jetzt angeboten, sogar von Firmen. Ja, also es ist definitiv, also die VPN, es gibt ja große Provider in den USA, die bieten VPN-Verbindungen überseemäßig an für genau das, dass eben auch von Übersee her Leute, die eben Amerikaner, die eben geschäftlich oder privat irgendwie in Übersee sind, ja, die haben also Highspeed-Zugänge, da merkst du nichts mehr, dass das VPN ist, überhaupt nicht mehr. Ja. Okay. Ist ja auch so im Prinzip dann ein Low-Security-VPN, ja. Und da wird ja nicht so viel damit Verschlüsselung gearbeitet. Das geht ja rein darum, dass du maskiert wirst, dass man denkt, du bist in den USA. Und der Traffic läuft dann praktisch über eine Firma in den USA. Okay, weil eine eigentliche Verschlüsselung, das wäre auch kontraproduktiv, weil ja eine normale Videoverbindung eine Einrichtungsverbindung ist, ja, um den Ja. Datenstrom einfach stabil zu Ja. halten. Und das geht ja bei VPN nicht. Bei VPN ist es ja immer eine Vor- und Zurückverbindung. Ja, ich weiß, du hast jetzt so hier dieses Unternehmens-VPN im Hinterkopf, ja. Aber das ist schon, sagen wir mal, ja, ein bisschen was anderes. Ja, das ist also nicht direkt jetzt, um ja, gesichert auf einen Computer zuzugreifen, sondern das ist einfach Ja. nur, um eben deinen Internetzugang zu maskieren, sozusagen. Ja, also, da wird sich sicherlich noch einiges tun in dem Bereich Video, da bin ich fest davon überzeugt, ja. Iced Robot, da bist du so drauf angesprungen eben auf das Thema Iced Robot. Ich Ja, weiß das ist ehrlich, auch ein großes Thema, weil ja, na ja, ich weiß noch nicht so genau, ja. Also ich finde es momentan eher so eine Ja, so eine Nottaktik, die Google sich da mal zurechtlegt, finde ich auch ganz vernünftig. Leider muss ich sagen, auch wieder auf Java-Basis. Ein großer Fehler, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ich hätte gehofft, dass die auf etwas, Auf ja, Python oder ein Achtung, anderes jetzt, System, ja. ja, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder Schelte bekommen, ja, auf bessere Sprachen umsteigen, wie eben Python, ja, oder Python eben. Also das wäre schon sehr, sehr vorteilhaft gewesen. Oder vielleicht sogar hier direkt auf C beispielsweise gehen und vernünftige Entwicklerkits anbieten dafür. Aber nein, Ice Robot basiert auch wieder auf Java, allerdings mit einer eigenen Virtual Machine. Und kurz, warum macht Google das überhaupt? So wunderbare, hübsche Firmen wie Oracle, die wir alle lieben, ja, die machen momentan ja ziemlich viele Probleme Google gegenüber, weil die nämlich also Copyright-Verletzungen sehen, da eben diese Dalvik Virtual Machine, die von Android benutzt wird, ja, ist also kein reines Java, sondern es ist ein Dalvik Virtual Machine, deswegen sieht der Code auch so furchtbar aus, muss man aussagen, ja. Und diese Dalvik-Maschine ist halt so unter Beschuss. Und jetzt will eben Google mit diesem Iced Robots-Projekt, übrigens ein sehr interessanter Name, ja, möchten jetzt also eine Java Virtual Machine machen, die auf Open JDK basiert, also einer Open Source-Implementation von Java. So. Dieses Open JDK, das wird zum Beispiel auch nativ bei Ubuntu installiert, zum Beispiel. Ja. Es soll ja auch später bei entwickelten Geschichten auch die Möglichkeit bestehen, problemlos Multiplattformlösungen zu schaffen. Ja, genau. Das ist die Idee, die da Das. auch noch mit hinten dran steckt. Und natürlich eben die Problematik der Urheberrechtsverletzung, angeblichen Urheberrechtsverletzung Genau. zu eliminieren. Genau, angebliche Urheberrechtsverletzung. Die wollen damit natürlich dieses Oracles Apache Harmony umgehen. Ja. Apache war ja auch nicht mehr sehr, ist ja auch nicht mehr sehr gut mit Oracle ja, gestellt, und die sind ja auch aus diesem Konsortium, aus diesem Zusammenschluss herausgegangen. Ja. Also Apache hat sich quasi auch von diesen Java Apache Harmony praktisch jetzt gelöst, sozusagen. Ich bin mal gespannt, wann das irgendwann nur noch Oracles Harmony heißt und Apache komplett raus ist. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall, es geht rund in dem Bereich, und das ist die Notlösung, falls wirklich jetzt es heißen sollte, okay, hier Google hat da wirklich was falsch gemacht, was ich immer noch nicht glaube. Dann wird eben kurzerhand umgestellt auf dieses Iced Robot. Diese Verhandlung, die wird Jahre dauern, das steht fest. Also das ist nichts, Also was. kurzerhand umgestellt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, das ist momentan noch ein Projekt. Ja, genau, die Also Gericht. es gibt ja noch keine klaren Ja. Ergebnisse. Ja, die Gerichtsverhandlungen, die sind angesetzt, so 1 bis 2 Jahre, vielleicht länger. Und bis dorthin gibt es wahrscheinlich schon die zischte Version von diesem Iced Robot, die funktioniert. Ja? Und ich glaube auch, dass Google genug Ressourcen hätte. Ja? Notfalls wird eben eine Entwicklerfirma gekauft, die dann das Iced Robot innerhalb von wenigen Monaten zum Laufen kriegen, in der finalen Version. Da das aber mehrere Jahre wahrscheinlich dauern wird, bis der Rechtsstreit beigelegt ist, ist da also genügend Zeit. Ja, und entweder machen die das dann sowieso, egal wie der Rechtsstreit ausgeht, dass die dann sowieso auf Iced Robot umsteigen und das halt jetzt massiv vorantreiben, oder dass die sagen, okay, wir machen das nur, falls die Gerichtsverhandlung negativ für uns ausgeht, ja, Das und glaube machen ich dann nicht. ganz locker innerhalb von 1, 2 Jahren, machen die das reif zum Einsetzen. Also es gibt noch eine dritte Variante, die mir sehr gefallen würde. Ja. Wenn Google hingeht und Oracle kauft, Das werden sind sie alle Probleme weg. wahrscheinlich niemals können, weil Ja, ich weiß. so viel Geld, also dann wäre wahrscheinlich eher wahrscheinlich, dass Oracle Google kauft, ja. Oh, man darf Google nicht unterschätzen. Ja, aber Oracle, Das das ist nicht ist aufzuklären. also allein das Vermögen von diesem wie heißt der, Larry Ellison oder sowas? heißt der, glaube ich, ja. Genau. Also Larry heißt er auf jeden Fall, ja. Allein dem sein Vermögen, also das ist schon ziemlich beachtlich, ja. Also was ich hier noch gerne erwähnen möchte, Leute, guckt euch mal das Logo von Iced Robot an. Ihr werdet in Tränen vor Lachen ausbrechen. Weil ja, das ist so eine richtig schöne, also dass man da nicht den Mittelfinger rausstreckt, ist gerade alles. Also ich halte es mal gerade. Super genial, guckt es euch an. Ich halte es mal gerade in die Kamera. Ja, ein kleiner Android-Roboterkopf, ja, mit Teufelsschwanz und Dreizack, ja, und da unten dieses stilisierte Java. Symbol als Bauch, ja, als Unterbau. Ja, das könnte man wirklich sagen, so, nimm das, Oracle. Ja, so. Genau. Ja. Also grundsätzlich glaube ich, dass tatsächlich Google hingehen wird und wenn da ein Produkt da ist, das auch, egal was rauskommt, auf diese Richtung gehen wird, weil immer wieder, es könnte ja immer wieder irgendjemand mit diesem Thema anfangen, auch wenn es jetzt beigelegt wird. Ja. Und deswegen werden die langfristig versuchen, da komplett wegzukommen. Was, ja. Also diese Geschichte, muss ich auch ganz klar sagen, diese ganze Google-Oracle-Streitgeschichte ist es auch nicht gut für Oracle und auch nicht gut für den Open-Source-Markt. Nee, das ist ja klar. Also das tut schon richtig reinhauen, sag ich mal. Ja gut, das... Das haben wir ja schon. Ja, schon einige Statements auch von Programmierern, dass sie sagen, okay, Java ist für mich Geschichte. Ja, das haben wir schon durchgekaut. Klar, natürlich, auf jeden Fall. Und das ist im Prinzip ist das ein Verrat, was Oracle gemacht hat an der Open Source Szene. Ja, haben auch Versprechen gebrochen. Aber das ist wieder ein anderes Geschichte. Man sollte eben auf Versprechen von großen Firmen eben nur ganz marginal achten. Ja, lieber gleich was man. Allerdings, ich hab's auch schon gesagt, ich fand es von Anfang an schade, dass Google hier nicht die OpenJDK von Anfang an genutzt hat, weil die unter einer GPL-License steht und die wird quasi monatlich irgendwo auf der Welt bestätigt als rechtlich verbindlich und da wäre Google auf der sicheren Seite gewesen. Und warum die überhaupt diese komische Java-Implementation genommen haben, ich weiß es nicht, aber gut, das weiß Google wahrscheinlich besser. Ja. Mehr fähige Leute. gut, wir machen mal weiter, weil es wird jetzt doch schon wieder knapp. Ja. Schlimm, oder? Schlimm, wir reden einfach zu viel. Ne? Du redest zu viel. Ich rede zu viel. Gut, dann rede ich jetzt weniger. So, ich sag jetzt gar nichts mehr so. Ich gehe jetzt, ja. Tschüss, kannst du den Podcast alleine machen, ich gehe jetzt, ja. Ist kein Thema, also Rio steigt ab heute aus. Ja, genau. Er wird zukünftig nur noch die Ansage moderieren. Und wird keine News mehr vortragen. Genau, und diskutieren wird der Mo dann mit seiner Katze. Ganz genau, ich diskutiere mit der Katze. Mit der Mau, genau. Genau. Mo und Mau, der neue Netcast. Yeah. Ja, dann reden wir auch nicht mehr über Android. Dann über das neueste Katzenfutter. Katzen. Ja, gut. Ja, kannst dir vielleicht mal ein Bild schicken von einem Katzenfutter, aber dann bitte Banker benutzen und nicht Instagram. Oh, jetzt bin ich wieder total parteiisch, ja. Ihr könnt natürlich jedes Programm benutzen, das ihr wollt. Allerdings, ich finde den Weg von Instagram nicht besonders gut. Instagram ist ein Fotoservice, ja, ähnlich wie Banker, ja, der ist ziemlich weit verbreitet, Instagram. Und wo er verbreitet ist, ja beim iPhone, aber nicht bei Android. So. Das Problem ist, dass Instagram eben keine Android-App anbietet. Stattdessen, ich weiß nicht, gibt es mittlerweile schon einen Dritthersteller, wir hatten das letztes Mal von InstaNote, InstaWrite, wie heißen die nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr jetzt. Ja. Dann hört er doch die letzte Sendung an. Ja, kann ich jetzt schlecht machen. Das war vorletzte Sendung, glaube ich. Also Instagram, die weigern sich oder die haben kein Interesse an einer Android-App, ja, bringen aber jetzt ein API-Release raus und sagen so, oder es das heißt jetzt ganz vollmundig hier überall im Internet, ah super, dann können wir ja auch auf Android Instagram benutzen. Das sage ich, warum zum Google, ja, sollten wir dann bitte eine Plattform benutzen, ja, die sein eigenes Gerät abwertet als zweite Klasse und nicht unterstützt und behandelt wie den letzten Dreck, muss ich ganz ehrlich sagen, sich lächerlich darüber macht, ja, das sollte man mal in die Foren vielleicht durchlesen. Warum sollte man denn einen solchen Dienst dann benutzen über Drittanbieter, über eine API, die, ja, also ich verstehe es nicht, Leute. Es gibt super geniale Alternativen bei Android, ja, nicht nur Banker, sondern auch zum Beispiel PicPLZ ist so ein Dienst. Fällt dir noch was ein? Es gibt noch mehr. Auf jeden Fall, die alle benutzen auch, die haben auch native Android-Apps, die man im richtigen Market richtig schön runterladen kann und die richtig auf dem Handy funktionieren. Da braucht man keine grottigen Webzugänge, die es übrigens auch so bei Instagram nicht gibt. Da braucht man keine APIs, die dann über Drittanbieter von Software vielleicht benutzt werden, ja, sondern dann geht man dann gleich zum Service, der auch sein eigenes Gerät auch richtig unterstützt, dann funktioniert das auch am Ende dann gut. Ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben, weil diese genau wie bei diesem anderen Dienst, der auch mit Insta einfängt, ich kann mir das leider nicht merken, wie der heißt. Instapaper, genau, Instapaper, ja, das war's, Instapaper. Den hatte ich auch eine wunderbare Mail geschickt, ja, warum denn Android nicht unterstützt wird und so weiter und so weiter, und habe es eben klar gefragt. Ich finde es schlecht, dass eben die Firma nur die i-Plattform unterstützt, ja. Ja, und dann kam ich, und da kam nur eine Mail zurück, bei solchen Mails, das ist der Grund, warum es keine Unterstützung für Android gibt. Gut, also das heißt, Leute, nicht anfragen auf eine Android-Version, schon wird der Entwickler sauer, ja. Naja, egal. Auf jeden Fall kommt mir das hier genauso vor, aber die beiden haben nichts miteinander zu tun, soweit ich das verstanden habe, ja. Also Instagram und Instapaper sind komplett verschiedene Entwickler. Ja. Nur die Denkweise ist offenbar gleich. Das bedeutet Früchte, aber keine Androiden. Ja. und das heißt bei mir natürlich dann auch keinen solchen Dienst nutzen. Ja. Das ist ganz klar. Okay, also wir haben noch was. Kyocera Echo hat überrascht mit einem etwas anderen Handy. Und zwar einem Dual-Screen-Android-Handy. Und sieht äußerst interessant aus. Die Möglichkeiten sind wirklich interessant. Man kann das Teil richtig aufklappen, aufschieben und hat dann ein richtiges, riesengroßes LCD-Display, das man teilen kann. Das heißt, man hat praktisch einen Bildschirm, der scrollt auf zwei verschiedenen Ebenen sozusagen. Ja. Man kann aber auch verschiedene Apps in verschiedenen Fenstern laufen lassen. Und das ist sehr, sehr verführerisch. Das Ganze wird wahrscheinlich einen Nachteil haben. Updates könnt ihr vergessen. Also es ist Froyo drauf und das wird wahrscheinlich auch nie über das Froyo rausgehen. Ja? Weil da ist natürlich eine Riesenanpassung erforderlich auf dieses Dual-Screen-System. Und inwiefern da Apps dann auch problemlos laufen, ist auch wieder eine Frage. Du bist jetzt aber gemein. Ja. Du bist jetzt gemein, ja. Weil Kyocera ist ganz frisch damit, sowas zu machen. Wer weiß, vielleicht wollen die da riesengroß raus und ja. Stecken da richtig Ressourcen rein. Das und ist bringen schon vielleicht ständig ein Update. Ja. Denk mal an Motorola, die nie eins bringen. Ja. Also das ist schon wahr, nur... Nur also da scheinen sich zumindest alle größeren Tech-Blogs einig zu sein. Also da gibt es wahrscheinlich wenig Chance für ein Update. Weißt du, was ich vermisse? Ja. Ich vermisse das Einschubfach für das Papier. Sieht so aus. Kyocera, ne? Ist ja einer der größten Druckerhersteller. Ja, genau. Druckerhersteller. Ja, das stimmt. Ja, Kyocera ist eigentlich so von der Marke her eigentlich, okay, es war gleich verführerisch, als ich das gesehen habe und gehört habe, ja, war das auch sehr verführerisch gleich wieder, aber ich glaube, man kann das wirklich sagen, das ist das Bedenken, ja, dass hier das Handy nicht weitergemacht wird. Außerdem gab es eine Aussage von Kyocera, das ist die erste Generation, das wird sich noch verbessern. Hallo, was ist denn das für eine Aussage, wenn man frisch ein Handy rausbringt? Das ist die erste Generation, das wird noch verbessert. Das bedeutet so gut wie, okay, das ist nichts hier, ja, das könnt ihr vergessen, ne? Das haben wir nur so rausgebracht. Nächstes Mal wird's besser. Ja, also, Leute. Ja, ne? Aber ich meine, wir haben es ja noch nicht in der Hand gehabt. Vielleicht ist es genauso mega buggy wie das Folio 100 damals. Genau. Und dann ist klar, dann muss man es gleich mit dieser Aussage auf den Markt bringen, weil sonst, ja gut, es ist ohnehin schon peinlich. Ja, vielleicht war auch, weil die Technikwelt so total gespannt war, die haben ein riesen Event angekündigt da drauf, ja, es wird alles verändern, ja, die gesamte Welt der Mobiltelefone wird verändert werden und so, ja, haben dann ein riesen Event gemacht mit diesem David Blaine, diesem Möchtegern-Magier da in den USA, ja, naja, und, ja, der hat dann auch eine schöne Show gemacht, hat eine halbe Stunde auf dem Wasser gestanden und so, ja, ohne unterzugehen, was weiß ich, wie der das gemacht hat, vielleicht hat er vorher was geraucht oder so und war dann geschwebt oder so, ich weiß nicht. Das ist der Jesus-Effekt, sag ich mal. Ja, wahrscheinlich. Okay, aber auf jeden Fall, die Riesenshow wurde dann eben war ein bisschen überzogen für dieses Handy. Muss man sagen. Deswegen war die Enttäuschung in der Technikwelt auch riesengroß. Einige waren richtig sauer deswegen, ja, haben sich verkohlt gefühlt. Einer hat gemeint, im Android Central Podcast hat einer gemeint, also wenn die jetzt ein Ticket gekauft hätte, für dorthin zu fliegen, um zu dieser Vorstellung zu gehen, die hätte jetzt ihr Geld zurückverlangt. So schlimm wäre das gewesen, ja. Also es war richtig, richtig heftig. Kritik wurde also nicht gespart. Der Phil Nickenson auch von Android Central hat es auch in der Hand gehabt und hat es sich schon angeguckt. Und es ist verhalten, sagen wir mal so. Die Reaktion ist verhalten. Um es so vorsichtig auszudrücken. Gut, wollen wir es nicht schlecht reden. Wir werden es wahrscheinlich in Deutschland sowieso nie bekommen. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Weil Kyocera ist als Marke bei uns wohl nicht fähig, zu irgendeinem Provider zu kommen im Geschäft. Und sonst wird es halt schwierig bei uns. Wenn doch, würde ich mir es gern angucken. Ich will Kyocera jetzt nicht wirklich Unrecht tun. Ich muss auch sagen, ich habe es ja noch nie in live gesehen. Ja, von daher kann ich mich nur auf das verlassen, was andere Tech-Blogs jetzt eben auch gesagt haben. Ja. Und ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, wenn ich das Teil in der Hand habe und dann ausprobieren, es ist gut. Und die Updates kommen. Und dann nehme ich alles zurück. Nehme ich alles zurück. Angry Birds Valentine ist jetzt auch herausgekommen. Gibt's als Update. Das Angry Birds Season wird einfach geupdatet und da kommt so ein Valentine-Teil dazu. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Übrigens, Moment, heute haben wir... Heute haben wir den 13. Puh, morgens erst der 14. Oh, ich habe schon gedacht, ich hätte es vergessen hier. Es hätte Asher bekommen. Das gibt wohl wieder. Es hätte Asher gegeben. Ja. Okay, also wer es will und süße, goldige Vögel mit Schleifchen auf noch süßere Schweine schießen will, der soll das machen. Update gibt's im Marketplace. Und ganz, ganz wichtig, morgen Rio unbedingt Valentinsgrüße schicken mit Blumen und Konfekt und so weiter und so fort. Er ist für alles dankbar. Ja, genau, richtig. Und, und wenn's hübsche blonde Mädels sind, auch gleich Foto mit dazu schicken, ja, und dann ist alles, dann bin ich alle zufrieden und so weiter, ja. Ich nehme jede Valentinskarte an, ja, die wird sogar beantwortet. Im Gegenzug macht er die nächste Sendung im Röckchen. Nein. No. Naja. YouTube Remote. Ja, still und heimlich. Ich hab gedacht, ich fasse es nicht. Ich guck so die Top. Das hab ich schon lange drauf. Ja, ich guck so die Top-Anwendungen durch, Top-3-Anwendungen. Das geht aber nicht richtig. Und dann sehe ich auf einmal YouTube Remote zum Runterladen. Ich natürlich gleich, zack, wupp, runtergeladen und es funktioniert wunderbar. Einfach mit seinem Google-Account anmelden im normalen Browser auf dem Computer auf youtube.com/leanback gehen, dann das Android-Handy nehmen, die Applikation starten und komplett fernsteuern. Man kann die Videos suchen, drückt aufs Video und dann erscheint es auf dem Display, also auf dem Monitor. Ja, bei mir eben am Fernseher angeschlossen, riesengroß. Das ist der Wahnsinn. Das ist die ultimative YouTube-Fernbedienung für den Fernseher. Riesenspaß. Und eine Meldung vom Technoman, ja, auch Gruß an Technoman an der Stelle. Der hat nämlich das krampfhaft gesucht im Marketplace und hat es nicht gefunden. Ich gucke hier ganz normal, bei mir ist es ganz normal drin. Er hat auch Froyo 2.2, ich kann es nicht genau sagen, woran das liegt. Möglicherweise das, was ich schon immer gesagt habe, das Android-Gerät auf Englisch umstellen und ihr habt gleich mal ein paar Programme mehr zur Auswahl. Offenbar das sieht ist man, es aber nicht, Rio. Offenbar sieht man, ich habe das auch runtergeladen, offenbar schon länger sogar. Aha, gut. Also gut. Und du weißt, ich habe es deutsch eingestellt. Ja. Also okay, ich habe noch keine, ich habe noch keine Rückmeldung jetzt bekommen vom. Hast du einen Chat offen? Im Moment nicht, nee. Okay, schade. warte mal, ich mache das hier mal schnell, weil. Nein, ja, wir hatten ja eine Rückkopplung über den Chat, wenn du jetzt auf den Kanal gehst. Also Vorsicht, ne? Nein, ich meine doch den Textchat. Ich kann den hier rauspoppen bei mir. Das geht, kein Problem. Warte mal, weil ich habe noch keine Rückmeldung bekommen vom Technoman jetzt, ob das tatsächlich daran gelegen hat, aber wenn er das Handy auf Englisch umstellt, ob das dann auch tatsächlich dann bei ihm funktioniert. Ich, wie gesagt, bei mir war es also, einfach angezeigt worden. So. Was ich festgestellt habe, war beim Unterschied vom alten und neuen Markt, also auf dem Arcos habe ich ja auch den Android Market drauf, ja. Da kriege ich auch nicht alles angezeigt, allerdings ist es die alte Version vom Markt. Ja. Bei der neuen Version wird erheblich mehr angezeigt. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ja. Da habe ich jetzt auch noch nicht getestet, ob es da drauf ist, aber auf dem Handy habe ich es drauf, schon seit Wochen. Aber du sagtest, das war auf youtube.com und dann eine /leanback. Leanback. Lehn dich zurück, leanback. Aha. Genau. /leanback und dann kommt so eine komische Oberfläche und dann kann man dann eben mit seinem Gerät das fernsteuern. Aber man muss natürlich eingeloggt sein mit seinem Google-Account. Also gut, im Chat sehe ich jetzt nichts. Also lieber Technoman, hast du es schon ausprobiert? Ja oder nein? Rede, schreibe. Wir können ja mal weitermachen. Ich halte den Chat mal im Auge soweit. Wie wär's, wenn du zu deinem Workshop kommst? Ich bin schon mal gespannt. Hört sich nämlich sehr interessant an. Ja, vor allen Dingen von der Zeit her wird es jetzt interessant, weil... Ja, da meinte ich. Das ist nicht ganz so wenig umfangreich, ja. Das Ding. Also ein paar Minuten brauchen wir da schon noch. Gut. Ja, und zwar, wir sind ja nicht die Einzigen, die mehr als ein Android-Gerät Gerät haben. Es gibt ja auch andere Leute, die das haben. Und ich habe mir das ein oder andere Mal einfach drüber Gedanken gemacht, wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich ein Verzeichnis, das irgendwo auf meinem Motorola gespeichert ist, auch auf meinem Akkus habe, und zwar synchron. Mhm. Ja, jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja, du hast doch letzte Woche erzählt, es gibt Dropbox. Das ist richtig, es gibt Dropbox, aber man muss die Funktionalität erkennen. Dropbox arbeitet mit einem Verzeichnis, mit einem eigenen. Ja. Mit dem ich dann wiederum arbeite. Das kann ich aber bei Programmen nicht tun, weil Programme ihre eigenen Verzeichnisse haben. Ja. Und da müsste ich also erstmal darunter synchronisieren und dann über Dropbox und dann wieder auf ein anderes Gerät. Wäre umständlich, geht auch über das Netz, was unnötig ist, weil man kann es lokal machen. Und vor allen Dingen hat man ja auch nur gewisse Kapazitäten zur Verfügung bei Dropbox. Ja. Also das mal da vorweg. Um das zu realisieren, braucht ihr auf jeden Fall zwei Programme, also zwei Apps, die ihr installieren müsst. Einmal die App File Expert, die ist verlinkt im Post, genauso wie in der Notiz, die ich freigegeben habe unter Facebook, unter Most Workshop Androiden-Abgleich. Das eine, wie gesagt, ist File Expert und das andere ist PC File Sync. Ich glaube, das ist auch Rio schon bekannt, das PC File Sync. Hat er, glaube ich, mal experimentiert. Hast du, Rio? Nein, ich hab da noch nicht experimentiert. Noch nicht, gut, okay. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Vielleicht, ganz kurz, ja? Entschuldigung, ganz kurz, weil du das jetzt gerade angesprochen hast. Wir haben ja gesagt mit Go Aruna, ja, ich probiere, ob das auch funktioniert, aber also Go Aruna hat keine Sync-Funktion in dem Sinne. Also kann man das vergessen. Ja, das nur kurz. Zu. Ja gut, es geht ja speziell um das Thema Synchronisation. Ja, ja, genau. Ich meine, was heißt Synchronisation? Ich möchte zwei Verzeichnisse vollkommen gleich haben in beiden Richtungen. Es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Das ist einmal direkt von Android-Gerät auf das Android-Gerät. Das ist also eine Single-Synchronisation. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, halt über ein NAS, also Netzwerk, Speicherlaufwerk, Daten auszutauschen. Das heißt, das eine synchronisiert mit dem Laufwerk und einem Verzeichnis und das andere dann später auch. Das ist die Cross-Synchronisation oder Kreuz-Synchronisation. In beiden Fällen ist die Software PC-Sync notwendig. Im einem der Fälle ist das Programm FileExpert notwendig. Also FileExpert ist ein kleines Dateimanager-Programm, welches ermöglicht, einen FTP-Server zu starten auf dem Gerät oder einen HTTP-Server, wobei wir verwenden den FTP-Server. Nehmen wir mal als Beispiel mein Handy, damit habe ich das gemacht. Also man startet das Programm FileExpert, findet unten in der Leiste eine kleine Anzeige, FTP starten bzw. HTTP starten. Ich drücke auf FTP starten. Und dann wird auch gleich so eine kleine Box angezeigt, wo die eigene IP-Adresse drin steht, wo drin steht, welchen Username, welches Passwort ich verwenden soll und den Port, der für die FTP-Verbindung benötigt wird, was für eine Nummer der hat. Das bestätige ich und schon ist das Handy per FTP bereit, Daten senden und zu empfangen. Mhm. Am anderen Gerät, das heißt, in dem Fall war das mein Arcos, starte ich nun die Anwendung PC-File-Sync. Wenn ich die gestartet habe, leider kann die nicht wundern, die kann nicht waagrecht angezeigt werden. Also man muss das Tablet drehen. Der einzigste kleine Nachteil. Aber okay, muss man auch mitleben. Man startet diese Software, geht auf die Menütaste und sagt, dass man ein Profil oder in die Profile-Settings rein möchte. Mhm. Wenn man das tut, und es ist das erste Mal, gibt es ja noch nichts, also deswegen hat man mehr oder weniger einen schwarzen Bildschirm, hält den Finger einfach gedrückt auf den Bildschirm und dann wird gefragt, ob man ein SMB oder ein FTP-Profil hinzufügen möchte. In dem Fall brauche ich ja ein FTP-Profil, weil, wie schon zuvor, es war ja ein FTP, was wir freigegeben haben auf dem Handy. Wenn ich das wiederum starte, kann ich das konfigurieren. Also einmal den Namen des Profils, spielt eigentlich gar keine Rolle, was man da reinschreibt, Pille, Palle, Pulle oder egal. Dann der Synchronisationsmodus, in dem Fall ist es der Two-Way-Modus. Two-Way heißt in beiden Richtungen. Dann kann man den Pfad auswählen, da gibt es auch eine kleine Taste, Select Directory. Wenn man da drauf drückt, sieht man halt eben alle Verzeichnisse vom Gerät und wählt dann das entsprechende Verzeichnis aus, indem man auf das Verzeichnis drauf tippt und gedrückt hält. Dann übernimmt er das und trägt es da ein. Dann gibt es den Check-Intervall. Der Check-Intervall ist allerdings nur ausschlaggebend, wenn man später den Auto-Check-Modus verwendet, der dazu dient, in regelmäßigen Abständen von alleine zu synchronisieren. Empfehle ich aber nicht so, weil ich habe gemerkt, das kann auch nerven. Also selber ab und zu mal zu synchronisieren, macht hier eigentlich mehr Sinn. Dann gibt man bei Server Address die IP-Adresse ein, die man zuvor aus der Messagebox vom Handy abgelesen hat. Dann mit Doppelpunkt und den Port hinten dran gibt man den Port an. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen, weil der Standardport bei FTP ist 21 und 21 kann vom Gerät nicht genutzt werden. Deswegen tun diese Programme, die einen FTP-Server bereitstellen, immer spezielle Ports auch dafür benutzen. Wie in dem Fall die 2211, das ist der Standardport von dem Programm. Dann Username, Passwort, klar, weil es soll ja nicht jeder drauf können, deswegen ist es auch geschützt. Und jetzt habe ich auch gleich, wenn ich das eingegeben habe, die Möglichkeit zu testen, ob die Verbindung funktioniert, indem ich auf Select Directory drücke. Weil dann nimmt er schon Verbindung auf zum FTP-Server des Mobiltelefons und zeigt eine Auswahl der Verzeichnisse an. Auch hier wähle ich dann das zu synchronisierende Verzeichnis, indem ich mit dem Finger drauf gedrückt halte. Und dann ist es eingetragen. Kurz und schmerzlos gesagt, mit OK bestätige ich. Habe auch diesen Pille-Palle-Pulle, oder wie ich das Profil genannt habe, in meiner Liste drin, die ist also nicht mehr schwarz. Tu sie einmal antippen, dann wird sie weiß oder heller. Das heißt, damit ist das Profil aktiv. Geh ein komplettes Bild zurück in mein Startbild und da findet man oben eine kleine Leiste, wo steht Check Now. Einmal da drauf drücken und dann werdet ihr sehen, er macht einen kurzen Ab. Also er prüft erstmal, was existiert in dem Verzeichnis, was existiert hier im Verzeichnis und macht dann tatsächlich eine Synchronisation. Je nach Menge kann das auch sehr lange dauern. Also ich habe es einmal gemacht mit dem Musikverzeichnis. Das hat verdammt lange gedauert. Trotz WLAN, trotz schneller Verbindung. Das Programm PC File Sync ist übrigens gar nicht so langsam. Also es ist erstaunlich, was, wie viel da Daten übertragen werden. Ich würde mich das manchmal freuen, wenn es im Web genauso wäre. ja, das ist jetzt die Single-Synchronisation. Ihr hört schon raus, es ist eigentlich relativ simpel. Probiert's mal aus. Was ich gemerkt habe als einzigen Nachteil, das Programm PC File Sync macht manchmal Probleme bei Unterverzeichnissen von Unterverzeichnissen, wo nur das Verzeichnis drin ist. Also ich habe ein Verzeichnis, da ist auch nur ein Verzeichnis und keine Datei drin für die nächste Ebene. Da macht er manchmal Probleme, aber ja, warum, dass es beim einen geht, beim anderen nicht, konnte ich noch nicht rausfinden. Okay, okay. Dann die Cross-Synchronisation, das kann man jetzt relativ schnell abhandeln. Die ist etwas simpler, also ich habe auf beiden Geräten das Programm PC File Sync drauf, starte bei beiden Geräten das PC File Sync und richte bei beiden auch das gleiche Profil ein, und zwar diesmal ein SMB-Profil, würde auch mit FTP gehen, aber die meisten, die halt eine NAS haben, machen das über SMB. Dort gebe ich auch irgendeinen Namen ein, den ich möchte, gebe auch die Two-Way-Synchronisation ein, wähle einen Pfad, den ich benutzen möchte, kann, und jetzt, das ist das Interessante im Vorteil zum FTP-Sync, kann hier auch einen Ausschluss festlegen. Also ich kann theoretisch das Hauptverzeichnis nehmen und kann da sagen, ich möchte von dem gesamten Verzeichnis ja nur drei, deswegen selektiere ich alles andere aus. Das würde funktionieren. Und dann synchronisiert er halt eben nur die drei Verzeichnisse, die ich möchte. Ich gebe die Serveradresse, also die IP-Adresse der NAS Station ein, den Username und das Passwort, was ich dafür habe, weil auch das wird ja sicherlich geschützt sein. Oder auch nicht. Wenn nicht, kann man es einfach freilassen, aber es ist egal. Selbst wenn man was reinschreibt, ist es ihm egal. Spielt keine Rolle. Er greift dann trotzdem zu. Remote Path drücken. Also auch hier wieder drauf drücken, dass man, also Select Directory, dass man Directory aussuchen will. Er greift dann auf die NAS zu, dann weiß ich gleich, es funktioniert oder funktioniert nicht. Wähle dort auch wiederum den Unterpfad. Und jetzt ist ganz wichtig, es ist eine Two-Way-Synchronisation, die ich ausgewählt habe. Deswegen ist es wichtig, auch hier die nicht gewünschten Verzeichnisse zu deselektieren, also zu selektieren in dem Punkt Exclude Directories. Wenn man das gemacht hat, auch hier speichern, auch hier aktivieren, und da, bei dieser SMB-Geschichte, da macht es vielleicht Sinn zu sagen Auto, Autosync und eine Zeit eingeben. Zum Beispiel 2400 Sekunden. Ja, dann macht er halt eben in diesen Abständen immer wieder mal eine Synchronisation. Ja, man geht wieder ins Hauptverzeichnis, drückt die berühmte Taste, die ich vorhin schon erwähnt habe, mit Check Now. Und schon dödelt das Ding in einer gigantischen Geschwindigkeit ab. Probiert's aus, es funktioniert ganz gut. Wie gesagt, ein, zwei kleine Probleme gibt's, aber das findet man raus, ob vielleicht die eine oder andere Datei oder ob ein Verzeichnis halt dann doch nicht synchronisiert worden wäre oder ist. So. Wow. Das Tiefluft holen, das habe ich jetzt wahnsinnig schnell gemacht. So schnell war ich eigentlich gar nicht. Aber ich hoffe, ihr habt es alle verstanden. Probiert's gerne aus. Ich mag das ganz gern. Ich benutze es jetzt auch schon ein Weilchen. Und mein Lieblingsmethode ist die Cross-Methode. Das heißt, dass ich Daten dann nochmal zusätzlich als Datensicherung auf meiner NAS drauf habe. Mhm. Okay. Gut, das ist jetzt ja wieder sehr umfangreich und interessant. Also das, ich habe mir gerade mal, während du geredet hast, schon mal dieses PC File Sync da angeschaut. Nee, halt doch, Moment, wie heißt es? PC File Sync ist ja das Synchronisationsprogramm. Genau. Und habe auch gesehen, das ist die App der Woche bei dir. Ja, ganz genau. Ja. Nee. Und was? Da habe ich das Nicht? Falsche eingetragen. Ups. Nee, File-Expert ist meine App der Woche, weil. File-Expert, okay. Ja, weil Genau. PC File Sync hatte ich nämlich So schon. durcheinander. Ja, das ist klar, weil ich beide Programme halt hier erwähne. Ja, genau. Also schon mal das mal runtergeladen. Sieht ja sehr, sehr schön aus. Dann kann man sogar SMB und FTP-Server und so machen. Das ist ja Wahnsinn hier. Nee, nicht machen, Vorsicht. Also SMB kann man nur ansprechen. Also man Aber kann nein, SMB-Server holen, aber man kann nicht selbst einen starten. Das geht nicht. ja, schön wieder ein deutscher Satz ohne Komma zu sagen, ist wirklich schwierig. Ich meinte natürlich, man kann einen FTP-Server machen, Komma, ja, und SMB damit, ja. Was Okay. sehr schön ist, er macht auch mit, wenn man möchte, und scannt alle SMP-Ressourcen ab, hat allerdings einen Nachteil, es braucht sehr, sehr lange. Okay. Übrigens, der Edgar grüßt uns gerade aus Spanien. Da werde ich so richtig neidisch. Der sitzt jetzt in Spanien, ja, hat wahrscheinlich super tolles Wetter. Und er fragt, warum du nicht live im Chat bist. Tja, lieber Edgar, das heißt, das ist deswegen so, weil ich habe meinen Chat geöffnet und der Mo nicht. Ja, deswegen. Ich beobachte hier Facebook, weil da tut es ja auch ein bisschen was. Ja. Nein, also die Erklärung ist ja ganz schlicht und einfach. Wir haben immer wieder, wenn ich hier von Seiten zu Seiten wechsle, Probleme, dass meine Sprachübertragung hinkt. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig mit der Auswahl, was ich öffne und was nicht. Ja, klar, ne? Wir müssen das mal, ja, wir müssen das mal dann vor der Sendung dann machen, weil das ist schon eine gute Sache mit dem Chat eigentlich. Ja, vor allen Dingen freut es mich, dass Ede hier mit dabei ist. Danke, Edgar. Willst du noch etwas sagen zu File Expert? Eigentlich ist es schon fast abgehakt. Ja, fast, fast, fast. Ja, dann mach Also. schnell, mach schnell, mach schnell. Schnell, schnell! Ja, wie? Nicht hetzen hier, ne? Weil hetzen geht gar nicht. Das ist also, nee, wirklich nicht, wirklich nicht. Du weißt, Also. nach spätestens einer Stunde 15 Minuten schlafen die ersten Leute ein. Ja. Also, File-Expert ist, Es ja, du sagt bist, Ruhe, kann ihr man jetzt streamt sagen, ab jetzt hier, so, jetzt ist Ruhe, ja. ist ein sehr gut gemachter Dateimanager, also meines Entschuldigung. Erachtens bisher der beste. Also, ich bin sehr überrascht, ich kannte den bis vor kurzem nicht. Ich habe vorher meine FTP-Freigaben mit einem anderen Programm Ja. gemacht und wie gesagt, war sehr positiv überrascht. Er ist schnell vor allen Dingen, also auch externe Verzeichnisse, wie man das Netzwerk öffnet, brauchen andere Programme manchmal ewig, bis sie mal den Inhalt anzeigen. Der ist wahnsinnig schnell, also die haben da einen recht guten Algorithmus genommen, um die Darstellung, sage ich mal, zu machen. Man kann hier wunderbar auch sich Bookmarks speichern zu einzelnen Pfaden. Es gefällt mir auch ganz gut. Bei anderen Programmen muss man da teilweise externe Software einsetzen. Der automatische Start, wie gesagt, von FTP und HTTP ist ganz, ganz klasse. Kann ich auch nur loben. Was ich auch toll finde, ist, wenn man in Ordner reingeht, in denen Bilder sind, werden die Bilder auch schon in der kleinen Voransicht gezeigt. Also für mich momentan einer der besseren Dateimanager, auf jeden Fall. Okay. Na gut, bisher das FTP habe ich ja auch mit dem 2FTP gemacht. Ich glaube, du auch. Ja? Ja, mit dem gibt Oh. es übrigens Probleme bei der Synchronisation. Sollte man Ah, nebenbei noch erwähnen. okay, gut. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe auch nur ganz kurz hier was. Wieder mal ein Spiel. Irgendwie haben es mir die Spiele in letzter Zeit angetan. Ja? Tank Hero. Das ist eigentlich ein relativ simples Prinzip. Man hat verschiedene Panzer und man muss die feindlichen Panzer ausschalten. Und das aber in einer wunderhübschen OpenGL 3D-Grafik sehr, sehr schön. Deswegen ist allerdings auch ein klein wenig Powergerät wieder erforderlich. Man kann allerdings die Grafik nochmal etwas runterschalten, sodass es nicht ganz so schlimm ist. Ja, die Steuerung ist eigentlich recht gut gelungen. Man kann die umstellen in den Optionen. Es gab nämlich immer wieder Beschwerden in den Kommentaren dort auf diesem Android Marketplace wegen der Steuerung. Allerdings lässt einem der Entwickler eine ganze Batterie von Möglichkeiten da, um eben die Steuerung zu verändern. Ja, also Standardsteuerung ist, glaube ich, hier mit diesem eingeblendeten Joypad auf der linken Seite und man tippt dann quasi dorthin, wo der Panzer schießen soll. und kann damit praktisch seinen Gefechtsturm und den Panzer so separat steuern. Das ist sehr, sehr schön. Wer eine andere Steuerung will, ich glaube, da gibt es sogar eine bewegungssensitive Steuerung dafür. Also könnte schon ziemlich interessant sein. Ja, ja, sieht schön aus, ist kostenlos, das Programmchen, diese App, und ja, warum nicht? Macht auf jeden Fall immer wieder viel, viel Spaß. Schlägt allerdings mit 6,2 MB zu Buche. Ja. Also ist eigentlich noch human für ein 3D-Game. Ich wollte es gerade sagen, geht noch einigermaßen. Ja, da gibt es Schlimmeres. Ja, Angry Birds, wie gesagt, 18 MB. Ja. Und hat noch nicht mal diese schöne OpenGL 3D-Grafik. Ja, wenn du es auf dein G1 drauf machst, dann hast du nur noch Angry Birds drauf. Ach, ne? Herrje. Weißt du, wenn ich das auf mein G1 mache, dann spiele ich aber mit meinem G1 Angry G1, ja, und schmeiß das dann irgendwie durch die Gegend, ja. Weil dann nämlich das Teil überhaupt nicht mehr funktioniert. Zum LG Optimus Speed noch ganz, ganz kurz einen Nachtrag. Ich habe mal so schön hier die technischen Daten aufgeschrieben, habe sie gar nicht erwähnt. Ein WVGA 4 Zoll Display mit 16,10 cm, also TFT Touchscreen. Auch kein AMOLED, ja, 800x480 Pixel Auflösung, 7.1 Kanal Audio Wiedergabe, Wahnsinn, oder? MP3 Player, FM Radio, ja gut, ich meine, als ob das nicht klar wäre, ne? 3,5 mm Klinkenanschluss, Micro SD Slot für bis zu 32 GB Speicherkarten, 8 GB für internen Speicher, sehr schön, ja, 8 Megapixel Kamera, einen digitalen 8-fach Zoom, was, nur digital, ja klar, ist ja logisch, weil eben kein gescheites Objektiv dabei ist, wie für fast jedem Handy, so ist das halt mal. Full HD Filme kann man aufnehmen, übrigens die Qualität von diesen Full HD Videos recht gut für ein Handy, auch das kann man sich angucken auf der androidcentral.com Seite, die wir verlinkt haben. Einen richtigen Micro HDMI Ausgang ist davon vorhanden, wird ausgeliefert mit Froyo 2.2, LG, ja, noch schnell 2.3 rausbringen, bevor es in Deutschland erscheint, oder ich werde richtig sauer. Und Smart Share DLNA-Funktion ist eben auch vorhanden, insgesamt sehr, sehr schön. Und noch was zum Nexus S, ich weiß, ich habe alles heute verpeilt irgendwie. Bei Vodafone gibt es das für 559 Euro, bei O2 ist der Preis noch nicht bekannt. So, das wollte ich nochmal gesagt haben. Das war aber, mein lieber Schwan, Marathon. Du könntest ja fast Dalli-Dalli machen. Ja, genau. Ja, Dieter Thomas Heck, ja, könnte ich hier imitieren. Aber so Nebenerwähnung auch wegen, ich sagte ja vorhin, www.youtube.com, der YouTube-Remote-Dingsbums ging bei mir nicht. Und du sagtest, man muss auf diese www.youtube.com Lieback oder Lineback? Leanback. Okay. Ich komme nicht drauf auf dieses. Also beim Technoman funktioniert übrigens, und er sieht auch nur dann dieses YouTube, wenn er umgestellt hat auf Englisch. Sobald er das auf Deutsch hat, sieht er es nicht. Okay. Genau. So, das ist was ich halt immer sage, es ist nicht das einzige Programm, also es gibt viele, viele, viele Apps, die nur zu sehen sind, wenn man auf Englisch schaltet, weil eben die Entwickler, wenn die das in den Android-Market einstellen müssen, die verschiedenen Sprachen anwählen, in welchem Bereich das vorhanden sein soll, und ja, viele Entwickler sagen dann halt, was, Deutsch kann ich gar nicht lesen, also tue ich das nicht anklicken und fertig. Ja, und dann kann man das Programm natürlich auch nicht nutzen. Ja. Schade, dass es Google auch so macht. Buh. Aber ja, Leanback, youtube.com/leanback. Du musst allerdings, wie gesagt, angemeldet sein, und dann müsste es normalerweise funktionieren. Wenn nicht, dann hat bestimmt Google dich auf dem Kieker. Genau. Okay, und das ist jetzt auch schon wieder, das ist schon wieder das Ende der Sendung. Und ich verabschiede mich schon mal von den Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Gruß nochmal nach Spanien. Gruß auch an den Technoman nochmal. Ja. Der hat uns geholfen heute. Danke sehr. Und jetzt bin ich fertig. Jetzt gehe ich erstmal dann, nachdem ich stundenlang hier Podcasts jetzt noch geuploadet habe, dann gehe ich drüben an den Fernseher, lege mich hin und mache gar nichts mehr. Ja, vor allen Dingen, jetzt bin ich schwach, ja, wir werden international. Ja, kriegst du jetzt Angst, ja. Spanien, du musst dir mal vorstellen, ne? das sind, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube 2000 Kilometer, wo der, oder 3 oder 8, ich weiß nicht, 8000, glaube ich. Ja, weiß ich gar nicht, 8000, ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Na egal, auf jeden Fall, ihr könnt es erreichen unter Twitter @androidcast, Facebook-Seite Uncast-Page, ja? Und per E-Mail unter uncast@thenetcasts.com, und dort findet ihr auch die Seite. an cast.net, cast.com, das ist die Hauptzugangsseite von uns. Und immer an die Mehrzahl denken, an netcasts.com. Ja, schon landet ihr bei irgendeinem komischen Anbieter. Muss man mit dem was sprechen. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.